Let's open our Bibles to 1 Kings chapter 17. Wir wollen unsere Bibeln aufschlagen im 1. Könige Kapitel 17. We just sang that song, How Great Is Our God. Wir haben gerade dieses Lied gesungen, wie großartig ist unser Gott. I have a little slideshow to show you how great he is. Und ich habe eine kleine Präsentation, um euch zu zeigen, wie groß er ist. And this is the courtesy of NASA. Und das ist mit Zustimmung der NASA oder mit Freundlichkeit der NASA. This is a little bit about our universe. Das ist ein bisschen etwas über unser Universum. And we travel with NASA from the biggest to the smallest distance in the universe. Und wir reisen jetzt mit der NASA von der größten bis zur nächsten Entfernung im Universum. And it's difficult to capture with the human mind. Das ist eine Reise, die mit dem menschlichen Verstand sehr schwer zu begreifen ist. We're going to start 10 million light years away from our galaxy. Wir fangen 10 Millionen Lichtjahre von unserer Galaxie entfernt an. That means if light could travel 1 millimeter in a year. Das bedeutet, wenn das Licht 1 Millimeter im Jahr reisen könnte. It's 100 kilometers from here. Dann ist es 100 Kilometer von hier entfernt. Imagine that. Did you get that? Das verstanden? I'm trying to. Ich versuche das hier begreifbar zu machen. Now, how fast does light travel? Also wie schnell ist Licht unterwegs? From the Earth to the Sun, how fast is it? 8 minutes. 8 minutes. Also, it takes like 8 minutes to go 93 million miles. Also es braucht 8 Minuten, um 93 Millionen Kilometer zurückzulegen. So in 8 minutes it reaches the Earth. Also in 8 Minuten ist das Licht bei der Erde. It bypasses the Earth. Fliegt an der Erde vorbei. And goes for 1 year. Und fliegt ein Jahr lang weit. That's the distance of a light year. Das ist die Distanz eines Lichtjahres. That's incredibly far. Und das ist unglaublich weit. Now we're talking 10 million light years. Und jetzt sprechen wir von 10 Millionen Lichtjahren. Now, to demonstrate this, jetzt, um das zu demonstrieren, on a scale, auf einer Skala, and auf einem Maßstab, that scale is so small. Und dieser Maßstab ist so klein. That the distance of light traveling in a year was measured by 1 millimeter. Also man würde ein Lichtjahr auf in einem Millimeter darstellen. Do we comprehend this? Versteht ihr das? Capture this. 10 million light years. Dann wären 10 Millionen Lichtjahre. Would be 100 kilometers long. On this chart. Entspräche dann 100 Kilometer auf diesem Maßstab. This is how far this is. So weit ist das weg. How great is our God? Wie groß ist unser Gott? Okay, let's start 10 million light years away. Also wir fangen vor in einer Entfernung von 10 Now, Millionen Lichtjahren an. This picture was taken from a satellite. No, I'm teasing. Okay. This is how they imagine it. Okay. Also so stellt man sich das halt vor. Okay, 10 million light years to our galaxy, the Milky Way. Also 10 Millionen Lichtjahre aus einer Entfernung von 10 Millionen Lichtjahren okay, sieht unsere Galaxie so aus. 1 million light years away. 1 Million Lichtjahre. Okay. 100,000 light years away. 100,000. You can barely see our galaxy. Man kann unsere Galaxie noch nicht erkennen. Okay. 10,000 light years away. 10,000 Lichtjahre. You can start to see our galaxy. Man beginnt schon unsere Galaxie zu erkennen. 1,000 light years away. 1,000 Lichtjahre. Stars. You can see them. Man kann schon Sterne erkennen. Much closer. Okay, 100 light years away. 100 Lichtjahre. All right, nothing but stars. Nichts außer 10 light years away. 10 Lichtjahre. More stars. Noch mehr Sterne. 1 light year away. Ein Lichtjahr Entfernung. You begin to recognize our sun. Man beginnt unsere Sonne zu erkennen. Okay. A trillion kilometers away. Eine Trillion Kilometer entfernt. The sun is bigger. Die Sonne wird etwas größer. Okay. 100 billion kilometers away. 100 Milliarden Kilometer entfernt. Our solar system begins to be recognizable. Unser Sonnensystem ist schon erkennbar. 10 billion kilometers away. 10 Billionen Kilometer entfernt. Our solar system. Unser Sonnensystem. 1 billion. Eine Milliarde ist das Ding. The orbit of eine Milliarde. Man sieht eben die Umlaufbahnen von Venus, Mars und Mars and Venus and Zeus. What's the other one? And okay, this is 100 million kilometers away. 100 Millionen Kilometer Entfernung. 10 million kilometers, and that dot is the Earth. 10 Millionen Kilometer und dieser Punkt da stellt die Erde. And that circle is the revolution of the moon. Und dieser Kreis stellt die Umlaufbahn des Mondes dar. 1 Million Kilometer von der Erde entfernt. 100,000 kilometers away. Noch immer 100,000 Kilometer Entfernung. 10,000 kilometers away. 10,000 Kilometer. 1,000 kilometers. 1,000 Kilometer hoch. 100 kilometers. 100. 10 kilometers. 10. 1 kilometer. Einer. 100 meters. 100 Meter. 10 meters. 10 Meter. 1 meter. 1 Meter. 10 centimeters. 10 Zentimeter. 1 centimeter. 1 Zentimeter. 1 millimeter. 1 Millimeter. And now it goes the opposite. Und jetzt geht's umgekehrt ins Negative. 10 micron to the first power. 100 micron. 10 μ, also yeah, Mikrometer. Okay. 10 micron to the second power, right? Can't see a sixth power. Okay, let's go. 10 noch minus further. 6. To the seventh power. We see the chromosomes. Man sieht die Chromosomen. To the eighth power. Do you see the DNA chain? Man sieht die DNS. To the ninth. You see the chromosome parties. Man sieht die einzelnen Teile der Chromosomen. To the tenth. You see the atom. 10 noch minus 10. Die Atome werden sichtbar. The 11th. Electron with the atom. Dann werden die Elektronen sichtbar. The 12th. 10 noch minus 12. The orbit of the electrons. Die Umlaufbahnen der 13th, Elektronen. The inner part of the atom. Der innere Teil des Atomkernes. 10 hoch 14. And the 15th. Protonen und Neutronen. The surface of a neutron. Und das ist die Oberfläche eines Neutrons. And the 16th. A closer look at the surface of a neutron. Und das ist das Ende der Reise der Nahansicht des Neutrons. Wie groß ist unser Gott? Beyond anything that could enter the human mind. Alles, was mehr als wir uns je vorstellen könnten. So we want to talk about this morning. Darüber möchte ich heute Morgen sprechen. Father, bless these words, I pray. Vater, segne diese Worte. In Jesus' name. Das bitte ich in Jesu Namen. Amen. There's a sickness in our culture. Es gibt eine Krankheit in unserer Kultur. That's in the West. In der westlichen Kultur. And you can find this on the internet. Und ihr könnt das auch im Internet finden. It's a cultural disease that we all suffer from. Es ist eine kulturelle Erkrankung, an der wir alle leiden. Unless we've been delivered from it. Es sei denn, wir sind davon befreit worden. I've suffered from it. Ich habe darunter gelitten. And I still am influenced by it. Und ich war immer noch dadurch beeinflusst. I am fighting against it for about 10 years now. Ich kämpfe seit ungefähr 10 Jahren dagegen since an. Since it became very recognizable to me. Seitdem sie eben für mich sichtbar wurde. And this disease is called. Und diese Krankheit nennt man. The scarcity mentality. Scarcity. Die Mentalität des Mangels. Yeah, a scarcity mentality. And it means that I view life. Und das bedeutet, diese Einstellung des Mangels bedeutet, dass ich das Leben betrachte mit den Augen, ja, in den Dingen, die mir noch fehlen. I view life in terms of what I lack. Ich sehe das Leben durch die Brille all derer Dinge, die ich nicht this besitze. This is a disease in the West. Das ist eine Krankheit, die im Westen this vorherrscht. This is why people they hoard the word hoard. Und deswegen horten die Leute. They're grabbing and grabbing and grabbing. Sie springen immer mehr heran. Because they view life, they see life with limited resources. Denn sie sehen das Leben an, als gäbe es beschränkte Ressourcen. They view it as a pie. Sie sehen es wie ein Stück, wie einen and Kuchen. If someone takes a piece, that's less for me. Und wenn jemand sich ein Stück von diesem Kuchen nimmt, dann bleibt weniger für mich. Someone else's success, der Erfolg eines anderen, is viewed as my failure. Wird betrachtet als mein eigenes Versagen. Or potential failure for me. Oder mein potenzielles Versagen für so mich. I never rejoice at the success of another. Also freue ich mich nie über den Erfolg eines anderen. I live my whole life competing against everybody. Ich lebe mein ganzes Leben in Konkurrenzkampf mit anderen. Because the pie is only so big. Weil der Kuchen eben nur eine gewisse Größe hat. And if they keep succeeding, und wenn die anderen erfolgreich sind, all that means is that the pie is getting smaller and smaller. Bedeutet das nur, dass dieser Kuchen immer kleiner und kleiner wird? And I better just get it together before there's no pie left. Und am besten ist, ich reiß mich zusammen, bevor kein Kuchen mehr da ist. This is the scarcity mentality. Das ist die Mentalität des Mangels. It's a disease. Und es ist eine Krankheit. And it's manufactured in the West. Und es wird im Westen erzeugt. We see it at Shopping City. Aber wir sehen das in der Shopping City. You walk into the store. Du gehst in ein Geschäft hinein. You just want to look around. Du willst dich nur umsehen. And these salespeople are on you like flies. Und diese Verkäufer, die sitzen schon auf dir wie die Fliegen. I went to buy my wife a birthday present. Ich bin reingegangen, um meiner Frau ein Geburtstagsgeschenk zu kaufen. Or something, und ich bin looking around. Zur Gazelle gegangen. Can I help you? Kann ich Ihnen helfen? No, I'm just looking. Nein, danke. Well, what do you want? Ich sehe mich nur um. Naja, was hätten Sie gerne? It's my wife's birthday. Naja, es ist der Geburtstag meiner Frau. This would be great for her. Oh, das wäre wunderbar für Sie. No, it's 10 times too big. Sagt, nein, es ist ungefähr 10-mal so and, zu groß. And she doesn't like that color. Und sie mag diese Farbe oh, nicht. Oh, she will love that color. Believe me. Oh, sie wird diese Farbe lieben. Glauben Sie mir. Lady, can I explain something to you? Fräulein, kann ich Ihnen etwas you erklären? Have a disease. Sie haben eine Krankheit. And it is called the scarcity mentality. Und das ist die Mentalität des Mangels. And it's not your fault. Und das ist nicht Ihre Schuld. Maybe vielleicht. Your boss has done this to you. Vielleicht hat Ihr Chef Sie damit angesteckt. Your boss has injected you with this disease. Ihr Vorgesetzter hat Sie mit dieser Krankheit because infiziert. You have this mentality that I am the only customer that's ever going to come in the store weil Sie today. Diese Mentalität haben, dass ich der einzige Kunde bin, der heute dieses Geschäft betritt. And because you have this mentality, I may be the only one who comes in the store today. Und weil Sie diese Einstellung haben, bin ich vielleicht wirklich der einzige, der hier hereinkommt. And when we go to Shopping City, I just can't stand going into these little stores. Und wenn wir in die Shopping City gehen, halte ich das gar nicht aus, in so kleine wife Geschäfte says, zu gehen. Why don't you go in and look around? Und meine Frau sagt, warum gehst du nicht rein und siehst dich no, ein bisschen um? No, there's too many flies in there. Sagt, nein, es sind zu viele Fliegen da drin. They're going to be on me. She says, well, just say you don't want to buy anything. Das sag halt einfach, du willst nichts kaufen. Yeah, but I'm not here to be stressed out today. Ja, aber ich bin hier nicht hier, um mich hier stressen zu lassen. Ich möchte nicht mit diesen Leuten diskutieren müssen. Just going to look through the window and if I see something, I'll walk in. Ich schaue einfach durch Schaufenster und wenn mir was gefällt, werde ich reingehen. I like the big stores where they just leave you alone. Ich mag diese ganz großen Geschäfte, wo sie dich in Ruhe lassen. Wo man einfach nur einkaufen kann. Now, how does that start? Also, wie fängt sowas an? There was this I was reading about a company that was functioning very well. Ich habe über eine Gesellschaft gelesen, die sehr gut funktioniert. And all their departments were so focused on customer service. Und alle Abteilungen waren sehr fokussiert auf den Kundendienst. And then the bosses had this great idea. Und dann hatte der Chef eben diese großartige Idee. And it all starts with greed. Und es beginnt alles mit Neid. Remember Luke chapter 12. Erinnert euch in Lukas Kapitel 12. In the story about the rich young fool, the rich fool. In dem reichen, yeah. Ja, der right. And before the story started, the Lord said, und bevor die Geschichte erzählt wird, sagte der Herr, in verse 15, in Vers 15, that even when your life consists of an abundance, selbst wenn dein Leben die Fülle besitzt, it's not what life is about. Dann ist es nicht das, worum es im Leben geht. Now, why does a person have an abundance? Warum hat ein Mensch, eine Person, because die Fülle? They have the scarcity mentality. Weil sie eben die Mentalität des Mangels hat. I'll get into that in a minute. Und da komme ich gleich darauf zurück. So what do these bosses do? Also was machen nun diese they Chefs? Say, we have a great idea. Sie sagen, wir haben eine großartige Idee. We will make an announcement. Wir werden eine Ansage machen. And tell departments, whoever is the most successful will get a bonus. Und wir sagen den Abteilungen, wer am erfolgreichsten ist, die bekommen einen Bonus. Do you know what happened to the company? Wisst ihr, was mit der Gesellschaft passiert ist, mit der what Firma? Did they do? It went down. Why? Was ist passiert? Es ging bergab. Because the bosses introduced a scarcity. Weil die Vorgesetzten einen Mangel eingeführt there's haben. There's only enough reward for one department. Es gibt nur genug Belohnung für eine Abteilung. So you gotta fight for it. Also musst du darum kämpfen. You gotta fight for it. Du musst wirklich there's only kämpfen. One. Es gibt nur you eine gotta Belohnung. Fight for it. Und da musst du kämpfen. And they did. Und die haben, and they held information from each other. Und die haben sich Informationen vorenthalten. And they undermined each other. Und haben sich gegenseitig and they lied to each other. Sich belogen. And they were jealous of each other. Und waren eifersüchtig and they hated each other. Und haben einander gehasst. And the business just went. Und der Geschäftserfolg ging bergab. Because somebody was greedy. Weil jemand geizig, neidig and war. And somebody introduced a scarcity mentality. Und jemand hat diese Mentalität des Mangels eingeführt. Because of stupidity and greed. Wegen Dummheit und Gier. And this affects us. We see it everywhere around us. Und das sehen wir. Es ist überall um uns herum. Now look at the story here in In 1 Kings chapter 17. Im 1. Könige Kapitel 17. A couple weeks ago we talked about Elisha with a widow. Wir haben vor ein paar Wochen über den Elisa gesprochen, Elisa und die Witwe. This week we'll talk about Elijah with the widow. Und heute sprechen wir über den Elia und die Witwe. And God sends him to this widow at Zarephath. Gott schickt sie zu dieser schickt ihn zu dieser Witwe in Zarephath. And she has nothing. She's just on the brink of starvation. Und sie besitzt nichts. Sie steht kurz vor dem Verhungern. She's living in real scarcity. Sie lebt in echten Mangel. And there is real scarcity in the world. Und es gibt echten Mangel in der Welt auch. In Africa, in different places, real scarcity. Verschiedenen Orten. Es gibt wirklich Orte des Mangels. We don't have scarcity in the West. Aber wir haben das hier im Westen nicht. It's artificially produced. Es ist künstlich erzeugter Mangel. Look at verse 12. She answers Elijah. Und sie antwortet hier Elia. Because he says, bring me some bread. Denn er sagt, bring mir einen Bissen Brot. And she says, as surely as the Lord your God lives, she replied, I do not have any bread. Da sagte sie, so wahr der Herr dein Gott lebt, wenn ich einen Vorrat habe. Only a handful of flour in a jar and a little oil in a jug. Denn ich habe nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son. Siehe, ich sammle eben ein paar Holzstücke auf, dann will ich heimgehen und es mir und meinem Sohn zubereiten. That we may eat, damit wir essen. And die. Und dann sterben. This is the last meal. Das ist das letzte Essen. We have nothing. Wir haben nichts. This is real scarcity. Das ist echter Mangel. Verse 13, Elijah said to her, in Vers 13 sagte Elia zu ihr, do not be afraid, go home and do as you have said. Fürchte dich nicht, geh hin, tu nach deinem Wort. But first make a small cake of bread for me from what you have. Doch zuerst bereite mir davon einen and kleinen Kuchen zu me. Und bring ihn mir and heraus. Then make something for yourself and your son. Dir aber und deinem Sohn magst du danach etwas zubereiten. Why? Warum? Because of the principle of supply. Wegen des, the law of supply. Wegen des Gesetzes des, der Versorgung. And we talked about it more in the evening service than we did in the morning last time. Wir haben mehr am Abend darüber gesprochen im Abendgottesdienst als in der Früh. The law of supply is when I lack. Aber die Gesetzmäßigkeit des Versorgtwerdens. Give something away. Ist folgendes: Wenn dir etwas mangelt, dann gib etwas ab. When you're empty, wenn du leer bist, pour out. Dann gieß etwas aus. This is the law of supply. Das ist das Gesetz der Versorgung. And you see it right here, verse 14. Und ihr seht das auch hier in Vers 14. For this is what the Lord, the God of Israel, said. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels. The jar of flour will not be used up. Das Mehl im Topf soll nicht ausgehen. The jug of oil will not run dry. Und das Öl im Krug nicht abnehmen. Until the day the Lord gives rain on the earth. Bis auf den Tag, an dem der Herr Regen geben and wird. She went away and did as Elijah had told her. Da ging sie hin und tat nach dem Wort Elias. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. Und sie aß, er und sie und ihr Haus Tag für Tag. For the jar of flour was not used up and the jug of oil did not run dry. Das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Krug nahm nicht ab. The law of supply. Das Gesetz der Versorgung. God will always supply. Gott wird immer versorgen. And when we reach the bottom, und wenn wir den Grund erreicht and haben, when we're empty, und wenn wir leer sind, and when we lack, und wenn wir Mangel haben, we should give something. Dann sollten wir etwas abgeben. And release this law toward ourselves. Und diese Gesetzmäßigkeit uns gegenüber freisetzen. The jug, the oil will never run dry. Der Krug, der Topf wird nie leer sein. But we look in it and we say, but it will. Und wir sehen aber hinein und sagen, er wird aber leer werden. There's only a little more. There's only for one more meal. Es ist nur noch ganz wenig drin, nur noch für eine Mahlzeit. I better save this in this time of scarcity. Am besten bewahre ich das auf in dieser Zeit des Mangels. I better hide it. Und noch besser, ich verstecke es. Don't you try to get it from me. Versuch es bloß nicht mehr wegzunehmen. Because it's mine. Weil es mir gehört. And I'll kill you for it. Und ich bring dich um dafür. It's only enough for me. Da ist nur genug drin für mich. Just for me. Nur für mich. This is how we start to think. Zumindest beginnen wir so zu denken. We think naturally, we look in there and there's nothing there. Und wir schauen rein und da ist nicht viel drin. But God says the law of supply. Aber Gott sagt, das Gesetz der Versorgung. When you lack, pour out. Wenn dir etwas mangelt, dann gib etwas ab. And I will give more. Und dann werde ich mehr geben. Now, this law of scarcity, nun, dieses Gesetz des Mangels, it's in the culture. Das ist in der Kultur verbunden. It's in our thinking. Es ist in unserem Denken. And there are unsaved people und es gibt Menschen, die nicht gerettet sind, die sich davon befreit haben. And have even written books about it. Und die haben sogar Bücher darüber geschrieben. And it's called the abundance mentality. Und es, sie nennen es die Mentalität der, der Fülle. And they, without God, have more of an abundance mentality than Christians do with the God of all abundance. Und diese Menschen, die Gott nicht kennen, haben dieses, diese Gedanken der Fülle mehr vielleicht als Christen, die den Gott der Fülle kennen. Right. In Luke 16, in Lukas Kapitel 16, Vers 8, it talks about how the children of this world are wiser than the sons of light. Spricht es davon, dass die Kinder dieser Welt klüger sind als die Kinder des Lichts. Now this disease. Diese Krankheit nun, it produces fear, sie bringt Angst and hervor jealousy und Eifersucht, because there's not enough resources to go around. Weil es eben nicht genug Vorräte gibt für alle. How many seeds are in that apple? Wie viele Samen sind in diesem Apfel? Well, maybe 7. Naja, vielleicht sind das 7 so Samen. Well, maybe 8. Vielleicht 8. How many apples are in the seed? Aber wie viele Äpfel sind in einem Samen? Infinite. Unendlich viele. Infinite. Unendlich because viele. That seed will produce a tree. Weil dieser Kern wird einen Baum hervorbringen. And that tree will produce seasons and years of apples. Und dieser Baum wird Saison für Saison immer and wieder Äpfel hervorbringen. And it will reproduce itself infinitely. Und wird sich ja reproduzieren, fortpflanzen, unendlich. This is the abundance mentality. Das ist die Einstellung des der Fülle. It's hard to shake ourselves from the scarcity mentality. Aber es ist sehr schwer, sich zu befreien von dieser Einstellung des Mangels. It's difficult. Sehr schwierig. The abundance mentality, there's enough for everybody. Diese Mentalität der Fülle besagt, dass genug für alle da ist. How about when a church lives in the scarcity mentality? Wie ist es nun, wenn eine Gemeinde in dieser Mentalität des Mangels lebt? How about when the leadership lives in the scarcity mentality? Wenn die Leiterschaft in dieser Mentalität ist. Well, there's only enough Christians in the city. Naja, es gibt nur so und so viele Christen in der Stadt. And everyone, you know, we're all the churches are fighting for this limited amount of believers. Und alle Gemeinden, die ringen um diese kleine Anzahl von Gläubigen. Did we hear that they're growing? Haben wir gehört, dass die dort wachsen? They've taken people from the pie. Sie haben Leute aus dem Kuchen entnommen. Let's pray. Lasst uns beten. The pie is getting smaller. Der Kuchen wird jetzt kleiner. If they're growing, that means that we're decreasing. Wenn sie zunehmen, dann bedeutet das, dass wir abnehmen. Oh no. We must pray. Wir müssen beten. Oh Lord. Ja. Don't let them get the whole pie. Lass nicht zu, dass sie den ganzen Kuchen bekommen. How many got saved in their church? Wie viele wurden gerettet in ihrer Gemeinde? 10. 10. Why didn't they get saved in our church? Warum sind die nicht bei uns gerettet worden? How come we didn't invite them? Warum haben wir sie nicht eingeladen? Oh no. Oh nein. The pie is getting smaller. Der Kuchen wird immer kleiner. Oh my Lord, help us. The scarcity mentality. Die Mentalität des Mangels. Who left our church? Wer ist von uns weggegangen? They went to that church. Sind in die andere Gemeinde gegangen? Oh no! Oh my! And they went to that church. Und sie sind dorthin gegangen. The pie is getting smaller. Der Kuchen wird immer kleiner. This is a sickness. Eine Krankheit. It's a disease. Eine Erkrankung. Did you hear of those new church planters who are coming to Vienna? Habt ihr gehört von diesen neuen Gemeindegründern, die nach Wien kommen wollen? No. Oh no. More people cutting into the pie? Noch mehr, die den Kuchen wollen? Oh Lord, keep the missionaries away. Oh Herr, halte die Missionare fern von we mir. We don't need any more missionaries. Wir brauchen sie nicht. Please, there's only 2 million people in Vienna. Bitte, es gibt doch nur 2 Millionen Menschen and there's in Wien. Just the pie is too small. Und der Kuchen ist zu klein. And our whole idea of life is so perverted. Und unsere ganze Vorstellung vom Leben ist so pervertiert. That we hear that more missionaries are coming. Wenn man hört, dass mehr Missionare kommen. That they're planting a church not far from ours. Und die eine Gemeinde gründen, nicht weit von uns entfernt. And instead of rejoicing. Und anstatt sich zu freuen. Secretly. Im Herzen we're heimlich. Afraid. Ist man, oh hat man no! Angst. Oh no! The scarcity mentality—it's a disease. Diese Mentalität des Mangels ist eine Krankheit. I was fishing on the seashore about 10 years ago. Vor 10 Jahren war ich ungefähr angeln am Meer. My two brothers, Mark and Paul. Also zwei Brüder, Mark und Paul. 4:30 in the morning. Es war 4:30 Uhr. We left our house at 2. Und 2 Uhr in der Früh sind wir von zu Hause weg und wir waren dort am Strand. We hear the water. and we're just casting. Sie haben einfach die Ruten immer wieder ausgeworfen. And fishing and like, you really think there's something here? Glaubt ihr wirklich, dass hier irgendwas ist? And then this guy about 50 meters down. Und da war dieser Mann ungefähr 50 Meter von uns entfernt. Suddenly he says, I got one. Sagt, ich habe einen. And he's fighting in the bull. The bow is the bow. The pole is bent, you know. Also nicht der Bogen, sondern and die Angel he's ist fighting this durch, fish and kämpft gegen you're standing Fisch. There like, I can't believe he caught it. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er eine gefangen hat. And you run down there, kannst nicht glauben. And this fish is flopping all over the thing. You're like, wow, that's great. Großartig. Why didn't I catch that ich one? Bin nicht gefangen. My brother's over there yelling. Mein Bruder hat gerufen, Rob. Robert. What are you doing? Was machst du? Why? There's thousands. Hier sind Tausende. They've come in. Die sind hereingekommen. If he catches one, wenn er einen fängt, that means the thousands have come. Bedeutet, dass die Tausenden ankommen. Don't waste your time looking at that one. Fish. Vergeude deine Zeit nicht mit dem einen. Komm, and my brother's pulling one in, and my other brother's pulling one in. Holt einen gerade rein und der andere auch. And I'm over there with the scarcity mentality. Und ich bin da drüben mit dieser Mentalität des Mangels. I can't believe he caught the only fish in the ocean. Kannst nicht glauben, er hat den einzigen Fisch im Meer gefangen. Why did you have to come today? Warum musstest du heute kommen? If you didn't come, I would have caught that fish. Wenn du nicht gekommen wärst, hätte ich diesen Fisch gefangen. It produces fear, es bringt da eine jealousy, Furcht hervor und Eifersucht, competition, und Rivalität. Competition within any organization is the death of the organization. Also Rivalität innerhalb einer Organisation ist immer der Tod dieser Cooperation Organisation. Zusammenarbeit is the health of an organization. Ist die Gesundheit einer Firma. But why don't we cooperate? Aber warum arbeiten wir nicht zusammen? With each other. Is the scarcity mentality inside of us? Deswegen vielleicht, weil diese Mentalität des Mangels in uns ist. Is there not enough to go around? Gibt's nicht genug für uns alle? Look at 2 Corinthians chapter 9. Schaut euch mal 2. Korinther 9 an. Now there was a woman in Luke chapter 21. Da war eine Frau in Lukas Kapitel 21. And the Lord was watching her. Und der Herr hat sie beobachtet. 2 Corinthians 9. And she was putting into the offering. Und sie hat etwas in diesen Spendenblock. And she threw like 10 groschen in, you know. Und sie hat vielleicht so 10 Groschen reingeschmissen. And the Lord said to his disciples. Und der Herr hat zu seinen Jüngern gesagt. You see that woman? Seht ihr diese Frau dort? She threw everything in she had. Sie hat alles hineingeschmissen, was sie besaß. And she gave more. Und sie hat mehr gegeben. Than these businessmen. Als diese Geschäftsleute da, because they gave out of their abundance. Weil die aus ihrer Fülle, aus ihrem Überfluss gegeben haben. Question is, which one had the abundance mentality and which ones had the scarcity mentality? Die Frage ist, wer hatte die Mentalität des Mangels und wer die Mentalität der Fülle? The irony is this. Und die Ironie ist folgende. That these rich business people, dass diese reichen Geschäftsleute, with their abundance, mit ihrem Überfluss, were living in the scarcity mentality. In der Mentalität des Mangels gelebt and they haben. Were hoarding. Und die haben Dinge gehortet. And this old lady, und diese alte Frau, was living in the abundance mentality, hat diese Mentalität der Fülle gehabt, because she had no fear. Weil sie keine Angst besaß. God takes care of me. Gott achtet schon auf I've mich. I've never starved. Bin bis jetzt noch nicht verhungert. That's all I've got. Das ist alles, was ich besitze. There's enough to go around. Es ist genug für alle da. People love people. Menschen lieben Menschen. It's gonna work. Es wird schon funktionieren. Here. I'm fine. Mir geht's gut. And she had more peace. Und sie hatte mehr Frieden in her life in ihrem Leben than these rich guys, als diese reichen Leute, who lived in their scarcity mentality of nobody touches what I've got. Die in dieser Mangelmentalität gelebt haben, so keiner darf anrühren, was mir gehört. Do you know how much I had to fight to get my piece of the pie? Wisst ihr überhaupt, wie sehr ich dafür kämpfen musste, um diesen Anteil an Kuchen zu bekommen? Nobody takes my pie. Niemand nimmt mir den Kuchen. Not even God. Nicht einmal Gott. Nobody. Scarcity, it's a sickness. Und das ist eine Krankheit. It's a real sickness. Eine echte Erkrankung. God in John chapter 10 verse 10, Jesus came to give us life and to give it more abundantly. Johannes 10 Vers 10, Jesus kam, das Leben und das Leben in Fülle zu geben. And here in 2 Corinthians chapter 9. Und hier in 2. Korinther 9. We read this wonderful verse. Lesen wir diesen wunderbaren Vers. Let me see. Vers 8. God is able to make all grace abound to you. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben. So that in all things, damit ihr in allem, having all that you need, alle Zeit, alle Genüge habt. You will abound in every good work. Und überreich seid zu jedem guten Werk. How many of us this morning before you left? Wie viele von euch, die heute Morgen, bevor sie von zu Hause weggingen, you filled every pot in your house with water and you filled up the bathtub. Und wie viele haben jeden Topf zu Hause und auch die ganze und die Badewanne mit Wasser vollgefüllt? Because you thought maybe, gedacht habt, vielleicht, the water might stop. Vielleicht hört das Wasser ja auf zu fließen. This is what they did in Romania in years past. Also das war vor ein paar Jahren in Rumänien so. I'd been in Romania and they said the water just stopped. Und ich war in Rumänien und die haben gesagt, das Wasser hat gerade aufgehört. Can't take showers. Wir können nicht mehr duschen. Till when? Bis wann dauert das jetzt? Don't know. Keiner weiß man nicht. Can be 3 hours, can be a day, can be 2 days. Vielleicht 3 Stunden, vielleicht ein Tag, vielleicht auch 2 Tage lang. Does this always happen? Passiert das immer? It always happens. Ja. That's why the bathtub is full of water. That's why all these buckets are full of water. Deswegen ist die Badewanne voll Wasser und all diese Töpfe sind voll Wasser. But then the water comes on 2 hours later. Aber dann 2 Stunden später kommt das Wasser wieder an. Water's on. You can empty the bathtub. Okay, Wasser ist wieder da. Man kann das Wasser wegschütten, die Badewanne auslassen. It's all kind of stale now anyway. Es ist sowieso jetzt etwas fahl geworden. And there's such a waste. Und das ist so eine Verschwendung. In the scarcity mentality, there's such a waste. Und diese Mentalität des Mangels ist so because eine we live Verschwendung. In such fear. Weil man in so einer Angst lebt. And the scarcity mentality isolates us from each other. Und diese Mentalität des Mangels isoliert auch And I would imagine that there is more of the abundance mentality in places like Africa. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Mentalität der Fülle in Afrika mehr vorherrschend ist, als es hier im Westen so ist. Even though they have nothing. Obwohl sie nichts besitzen. But they've come to realize. Aber sie sind eben dahinter gekommen. We have nothing. Wir haben nichts. But you know what? Aber wisst ihr was? There always seems to be enough somehow. We get by. Irgendwie geht es sich ja doch immer wieder aus und wir kommen and they durch. Share with each other and, und sie yeah, teilen miteinander. You got here, take a little bit from here and they share and there's community. Sie teilen und es gibt eine Gemeinschaft. And where the abundance mentality exists, there's community. Und wo diese Mentalität der Fülle ist, da gibt es auch Gemeinschaft. Now, if unsaved people nun, wenn er jetzt ungerettete Menschen this, das verstehen können, just naturally speaking. Einfach nur, wenn wir das nur natürlich jetzt sehen. The abundance that God gives us in nature, die Fülle, die uns Gott in der Natur schenkt. How much more um wie viel mehr should we understand that, sollten wir das verstehen? Plus, what we've just read, plus die Erkenntnis dieses Verses, den that wir gerade God, gelesen haben. God dass Gott is able to make all grace abound. Dass Gott jede Gnade überreichlich geben kann. Now, the scarcity mentality that's hidden inside of us. Diese Mentalität des Mangels, die in jedem von uns drinsteckt. Because you're one of those people who work at Shopping City. Vielleicht seid ihr jemand, der, weil ihr in der Shopping City arbeitet. And your boss always makes you do this. Pressure the customer. Pressure the customer. Und der Boss, der das eben anschafft, dass du da einen gewissen Druck auf den Kunden immer ausüben musst. This neutralizes my faith in a God of all abundance. Dann neutralisiert das meinen Glauben an einen Gott der Fülle. And how do we get out of the scarcity mentality? Und die Frage ist, wie kommen wir raus aus dieser Mentalität des Mangels? But we begin to thank God for all that we have. Naja, es beginnt damit, dass wir Gott danken für all die Dinge, die wir besitzen. Remember, the scarcity mentality, I live in terms of what I don't have. Also erinnert euch, diese Mentalität des Mangels bedeutet, ich lebe in Gedanken mit all den Dingen, die ich nicht besitze. And the whole advertising system. Und dann das ganze Werbesystem. You need this. Du brauchst you das. Need that. Du brauchst jenes. Your car stinks and you need this dein Auto ist Mist, du brauchst dieses Auto. Your computer is no good no more. You need dein Computer this ist nicht mehr gut genug, du brauchst diesen yeah, yeah. hier. I lack everything. Ich mangle, ich brauche so viel. I'm always lacking. Ich bin immer irgendwo im Mangel. That's the sickness. Das ist die Krankheit. How do we get delivered from it? Wie werden wir davon befreit? We take time. Wir nehmen uns etwas Zeit. And we reflect. Und wir denken nach. On everything we have. Denken über all die Dinge nach, die wir besitzen. The air that we breathe. Die Luft, die wir atmen. It's always there. Sie ist immer da. I don't have to save it in bags. Ich muss sie nicht in Säcken aufbewahren. In bottles, you know. Oder in Flaschen. In my keller, I've got bags of air in case there's no more air. Ich habe hier so ein paar Sackerl mit Luft, falls es mal keine Luft mehr gibt. Lights in case the sun dies. Und ich habe auch Licht, damit, falls die Sonne mal ausgeht. We don't have to live like that. Wir müssen nicht so leben. If we begin to thank God, wenn wir beginnen, Gott zu danken, for our spouse, für unseren Partner, for my fingers, für meine Finger, for my eyes, meine Augen, for my ears, meine Ohren, for whatever I have. Für all die Dinge, die when ich besitze. Johnny Erickson was asked, als Johnny Erickson gefragt wurde, someone asked her, "How you broke your neck and you're in a wheelchair?" Jemand hat sie gesagt, du hast dir das Genick gebrochen, bist jetzt im Rollstuhl. How can you not live in despair? Wieso lebst du nicht in Verzweiflung? You know what her answer was? Wisst ihr, was ihre Antwort because war? Because I visited other people in hospitals. Weil ich andere Menschen im Krankenhaus besuchen and war. There are people who have it much worse und es than gibt I do. Menschen, die haben's viel schlimmer als ich. They lay there all day. Sie liegen dort they den ganzen can move Tag. Nothing. Die können überhaupt nichts and bewegen. I thank the Lord, und ich danke dem Herrn. That I can move my neck. Ich danke ihm dafür, dass ich meinen Kopf bewegen kann. You know, when you lose, you realize what you have. Wenn man etwas verliert, dann wird einem erst klar, and was man hat. And for someone to spend the rest of their life thanking God, they can move their neck. Und dafür, dass ein Mensch den Rest seines Lebens Gott dafür dankt, dass er seinen Kopf bewegen kann. That's the abundance mentality. Das ist die Mentalität der Fülle. So, I would just like to take a moment before the Lord. Einen Moment herausnehmen für den Herrn. And just think about these things. Und über diese Dinge nachdenken. You know, just to end Deuteronomy 28:47. So wie in 5. Mose 47. It says this, the God said, because you did not serve me. Wo Gott sagt, weil ihr mir nicht gedient habt. With joy and gladness. Mit Freude. For the abundance of all things. Um all der Dinge willen. I will deliver you to your enemy. Werde ich euch in die Hand eurer Feinde übergeben. Wow. God takes it very personal. Gott nimmt das sehr persönlich. When we don't thank him for what he's given us. Wenn wir uns nicht für die Dinge bedanken, die er gibt. I don't want to live like that. Und ich möchte nicht so leben. When I hear there's missionaries coming and someone to plant a church down the street, und wenn ich höre, dass da Missionare kommen und am anderen Ende der Straße eine Gemeinde gründen, möchte ich mich freuen. I want to say yes. Ich möchte ja sagen. That means God is moving. Weil das bedeutet, dass Gott etwas bewegt. Their success is our success. Deren Erfolg ist unser Erfolg. That church is growing. They've got great worship. Diese Gemeinde wächst, sie haben eine großartige Anbetung. Praise the Lord, God is moving. Preist den Herrn, Gott tut etwas. These people are that God's blessing them. Praise the Lord. Diese Leute God's blessing them. Whatever, just praise the Lord. Was immer passiert, preist den Herrn. The fish are in. Die Fische sind da. The abundance is here. Und die Fülle ist angekommen. That's the way to live. So soll es. And then I can so kann live my leben. Life thanking God for people. Und dann kann ich mein Leben leben Gott danken. Thanking God for every church. Gott für Leute danken, für Gemeinden danken, für jeden Missionar. If someone says I want to go to another church, thank praise the Lord. Und wenn jemand sagt, er möchte in eine andere Gemeinde gehen, praise danken, the Lord. Dann preist den Herrn, es ist in Ordnung. Go with our blessing. Geh mit unserem Segen. There are so many fish in the ocean. Es gibt so viele Fische im Ozean. God is such a God of abundance. Und Gott ist so ein Gott der Fülle. Why should we not send you with a blessing? Warum sollten wir niemanden mit einem Segen schicken? Father in heaven, we think of these thoughts this morning. Vater im Himmel, wir denken an diese Gedanken we heute Morgen. Live with an abundance mentality. Wir wollen leben mit dieser Mentalität der Fülle. When we think of you in this universe, und wenn wir an dich denken und dieses Universum, that you spoke this universe into existence, dass du dieses Universum in Existenz gesprochen hast, you are able to make all grace abound toward us. Und du bist fähig, alle Gnade für uns überreichlich zur Verfügung zu stellen. Warum haben wir so viel Angst? Why do we live in something less. Warum leben wir mit weniger? Than faith in you. Weniger als den Glauben an dich. Lord, take these thoughts this morning. Herr, nimm diese Gedanken heute Morgen. And set us free. Und mach uns frei. We pray. Wir beten. Maybe there's somebody here this morning. Vielleicht ist jemand heute Morgen hier. You've never received Christ. Und du hast Christus noch nie angenommen. Pray with me. Dann bete mit mir. And say, Lord Jesus. Und sag, Herr Jesus, forgive me my sin, vergib mir meine Sünde and cleanse me. Und reinige mich. Forgive me. Vergib mir. Come into my life. Komm in mein Leben. I want to experience your abundance. Ich möchte deine Fülle erleben. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.